Dessau-Roßlau, Köthen, Weißenfels, Naumburg, Aschersleben, Könnern, Halle, Eisleben, Leipzig, Landsberg, Merseburg, Teutschenthal, Schkopau, Oranienbaum, Bitterfeld, Rennstedt, Köthen, Wörlitz. Die Regionalnachrichten. Ich begrüße Sie heute am 24. Juni und steige gleich ein. Erstes Thema heute, ein Blick auf das vergangene Wochenende in Merseburg. Dort wollten nämlich am Samstag Neonazis demonstrieren. Zwischen 100 und 200 von denen reisten dazu auch an, aber ihnen standen ungefähr 600 Gegendemonstrierende gegenüber, welche sämtliche vom Sammelplatz wegführenden Straßen blockierten und so musste die national gesinnte Schar unverrichteter Dinge wieder abziehen. Der Koordinierungskreis des Bündnis gegen Rechts in Merseburg verkündete dann auch gleich hocherfreut: Erstmals haben in Merseburg friedliche Blockaden einen Aufmarsch von Neonazis gestoppt. Das ist ein großartiger Erfolg für die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt, für unser Bündnis und für alle, die sich mit neonazistischer Ideologie nicht abfinden können und wollen. Das war der Originaltext von der Homepage der Pressemitteilung des Bündnis gegen Rechts in Merseburg. Nun war aber am Samstag nicht alles eitel Sonnenschein. Das Bündnis gegen Rechts berichtet nämlich auch davon, dass auf dem Bahnhofsvorplatz ein Journalist von den Neonazis niedergeschlagen wurde. Soweit also das Wochenende. In den Tagen davor, in der letzten Woche, da war ein weiteres Thema, vielleicht nicht sehr präsent in den Medien, aber durchaus aktuell in Sachsen-Anhalt, nämlich die Frage, wie gehen wir mit Menschen auf der Flucht, wie gehen wir mit Flüchtlingen um? Und das nicht nur, weil am Freitag der Flüchtlingstag war, sondern weil in Magdeburg zwei Familien abgeschoben wurden. Angela Mund, die Betreuerin der Familie Haji, eine der beiden abgeschobenen Familien, und Sören Herbst, flüchtlingspolitischer Sprecher der Landtagsfraktion der Grünen, zu den Vorfällen. Familie Haji hat seit über einem Jahr in Magdeburg gelebt. Sie waren kurzzeitig auch dezentral untergebracht. Also das heißt, sie hatten eine eigene Wohnung. Aufgrund der psychischen Störung der Mutter kam es dann dazu, dass sie die Wohnung wieder verlassen mussten, weil sie einfach ohne Betreuung da nicht weiter hätten leben können. Und infolgedessen wurden mehrere Psychologen und Psychiater aufgesucht, die bei der Mutter eben, wie gesagt, mehrere und schwere psychische Erkrankungen festgestellt haben, die eine Behandlung zwingend notwendig gemacht hätten. Was aber Sozialamt, Ausländerbehörde und auch Gesundheitsamt in friedlicher Eintracht verhindert haben. Sie haben sich da wirklich quergestellt, haben Medikamente verordnet. Bei einer posttraumatischen Belastungsstörung ist das eigentlich illegal. Und wir haben sie dann auch wirklich von einem Arzt zum nächsten geschleift, von einem Landtagsabgeordneten zum nächsten, haben eine Petition ins Leben gerufen mit mittlerweile mehr als 14.500 Unterschriften. Also es gab sehr viel Zuspruch und Solidarität aus der Bevölkerung für die Familie, was ihnen natürlich Mut gemacht hat. Aber es gab eben darüber auch immer das Damoklesschwert von Seiten der Ausländerbehörde, die jetzt natürlich alles kaputt gemacht hat. Die Abschiebung der Familie Haji wurde definitiv vollzogen. Wir hatten Abschiebebeobachter vor Ort bei Berlin-Tegel am Flughafen. Es muss sich offenbar um eine Sammelabschiebung gehandelt haben. 11.20 Uhr ging der Flieger, wo sich offenbar mehrere Flüchtlinge darin befunden haben und unter anderem auch unsere Familie aus Magdeburg. Einen Tag vor Übergabe dieser Unterschriften schiebt man diese Familie nach Rom ab, wo sie jetzt auf irgendeinem Bahnhof hausen müssen. Das ist wirklich katastrophal und das hat den Eindruck einer Machtdemonstration und das zeigt mir, dass man überhaupt keine Empathie und überhaupt kein Fingerspitzengefühl hier in der Ausländerbehörde hat und eigentlich überfordert ist. Und da stelle ich mir die Frage nach personellen Konsequenzen und zwar ganz dringend. Die Abschiebung begründete die Stadt Magdeburg mit dem Bezug auf Dublin II, dass also das Bundesamt für Migration dafür zuständig ist. Familie Haji ist bei Italien eingereist. Das heißt, laut Dublin II ist auch dieses Land für die Bearbeitung des Asylantrags verantwortlich. Das ist aber nur eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist natürlich die, dass Flüchtlingspolitik natürlich Ländersache ist. Das sieht man schon allein daran, dass es zwischen den Ländern eklatante Unterschiede gibt. In Sachsen-Anhalt ist die Abschiebepraxis sehr streng, sehr rigide. Das heißt, es gibt durchaus Grauzonen und Handlungsfreiräume für die Behörden, also sprich Ausländerbehörde, Sozialamt, Gesundheitsamt etc., um Familien vor Abschiebungen zu bewahren. Und diese Handlungsspielräume negiert Stahlknecht als auch Haseloff, also weisen die Verantwortung von sich, obwohl eine Einzelfallprüfung gerade im Fall der Familie wichtig und nötig gewesen wäre. Magdeburg schiebt, wenn es nach Dublin-Verfahren geht, grundsätzlich nur noch ohne Vorankündigung ab. Also sie werden irgendwann in der Nacht, kriegen sie den Besuch oder am frühen Morgen mit Polizeibegleitung und dann wird man weggebracht. Und dieses Verfahren wurde auch bei Familie Hadji angewendet mit zwei kleinen Kindern, 1,5 und 2,5 Jahre. Und sowas ist natürlich tief traumatisierend, wenn plötzlich die Polizei im Haus steht und es heißt, Koffer packen, jetzt geht's los. Und ich halte es auch für völlig unverhältnismäßig. Diese Familie hat kooperiert mit den Behörden, sie hat Vertrauen in die Behörden gesetzt, sie bis zuletzt. Sie hat Briefe an den Ministerpräsidenten geschrieben und an viele andere Akteure. Sie hatte viele Unterstützer. Also sie hat im höchsten Maße öffentlich dieses Verfahren geführt. Sie hat immer an ihrem Wohnort gelebt und da bestand überhaupt keine Verdunklungsgefahr oder Gefahr der Entziehung sozusagen des Untertauchens. Und daher war es auch völlig unverhältnismäßig, hier das Ganze vorher nicht anzukündigen. Stahlknecht forciert natürlich in solche lustigen Propagandaspiele wie Willkommenskultur Sachsen-Anhalt. Das ist nicht mehr als ein Lippenbekenntnis, das erkennt man immer wieder. Nicht nur anhand der Abschiebepraxis, die Magdeburg verfolgt oder ganz Sachsen-Anhalt verfolgt, die ist, wie gesagt, die rigideste der ganzen Bundesrepublik. Da ist kein Land so streng und so rigoros wie Sachsen-Anhalt. Das erkennt man halt natürlich auch daran, hier mit Gewalttaten von Rechten oder den sogenannten Neonazis etc. umgegangen wird. Das ist ein weites Feld. Ich glaube, der Rassismus, der ist strukturimmanent. Ich muss sagen, ich bin regelrecht schockiert und auch konsterniert. Also wir haben am Weltflüchtlingstag als Tagesordnungspunkt 1, eigentlich als wichtigsten Tagesordnungspunkt im Landtag, über Flüchtlingsthemen gesprochen. Wir haben nämlich eine große Anfrage zum Thema Flüchtlingsunterbringung in Sachsen-Anhalt diskutiert, in aller Breite, mit allen Facetten. Wir hatten viele Flüchtlinge im Publikum im Landtag von Sachsen-Anhalt. Und während dieser noch laufenden Debatte wird hier in Magdeburg unter chaotischen Umständen ein Abschiebeversuch unternommen, der mit zwei Menschen im Krankenhaus endet. Und das ist wirklich zynisch bis zum Get-No. Und das ist unabhängig von der humanitären Härte sozusagen, die hier gezeigt wird, auch ein Affront gegen den Landtag und auch völlig unmöglich, sowas an so einem Tag zu machen. Und ich muss sagen, diese Stimmung hat sich also auch im Landtagsgebäude relativ schnell unter vielen der Anwesenden verbreitet und da herrschte eigentlich ziemliche Fassungslosigkeit. Es geht wohl hier um eine jesidische Familie aus Armenien, die abgeschoben werden sollte. Und wir haben es ja bei den Jesiden auch mit einer Minderheit zu tun, die besonderen religiösen Schutz sozusagen genießt und die in den Ländern, in denen sie vorkommt, oft sozusagen systematischen Benachteiligungen ausgesetzt ist. Und deswegen sind die Fluchtgründe dieser Menschen sehr, sehr gut nachvollziehbar. Und dass Jesiden abgeschoben werden aus Sachsen-Anhalt oder abgeschoben werden sollen, das ist nicht neu. Wir hatten in den vergangenen Jahren immer wieder solche Fälle. Und ich stelle mir schon die Frage, wie weit die Ausländerbehörde Magdeburg es hier eigentlich noch kommen lassen will. Also man geht hier mit ziemlicher Härte und Rücksichtslosigkeit vor. Offenbar läuft das völlig aus dem Ruder. Die Ausländerbehörde macht hier offenbar einen Alleingang nach dem anderen. Der zuständige Beigeordnete, der war jedenfalls nicht informiert über das, was seine Behörde dort treibt, die ihm ja unterstellt ist. Das heißt also nicht nur mangelnde Information gegenüber der Öffentlichkeit und mangelnde Empathie, sondern auch noch mangelnde Information der eigenen Vorgesetzten. Und deswegen stelle ich hier auch die Frage nach den personellen Konsequenzen. Also so kann das nicht weitergehen. Und das ist auch unser Grundvorwurf an jeden Einzelnen oder an jede einzelne Behörde, dass sie sich hinter ihren Regeln verschanden, sich immer wieder auf das Bundesamt etc. berufen und somit jegliche Verantwortung von sich weisen. Es sagt im Grunde halt nur das, was auch Hannah Arendt in der Banalität des Bösen auch beschrieben hat. Also der Rückzug hinter der Bürokratie macht aus Menschen Unmenschen. Eventuell schütteln Sie gerade den Kopf über die Kaltherzigkeit von Behörden in Sachsen-Anhalt. Hier kommt eine Geschichte, die dem Ganzen fast noch eines draufsetzt. Landeswissenschaftsminister Hartmut Möllring von der CDU, der kündigte eine Verordnungsermächtigung an und diese soll es dem Ministerium ermöglichen, Einsparungen an den Hochschulen durchzusetzen, sprich Institute per Verordnung schließen zu lassen. Hintergrund dieses Plans ist natürlich die Weigerung der Universität Halle-Wittenberg, die Medienwissenschaften, die Geologie und die Sportwissenschaften aufzugeben. Das gefällt dem Minister gar nicht. Ein sich widersetzendes Universitätsgesindel, würde ich jetzt hier feiner gesagt. Und so greift der Minister also zur Gesetzeskeule. Einmal mehr wird hier deutlich, Freiheit der Wissenschaft, Recht auf Bildung, Selbstbestimmung, alles das sind Slogans aus dem vorigen Jahrtausend. Bildung, Forschung, Wissenschaft sollen hier eindeutig staatlich kontrolliert werden. Zur Erinnerung für Sie nochmal, was das Ganze vielleicht noch ein bisschen brisanter macht. Vor wenigen Wochen hat der Bund beschlossen, die Mittel für BAföG-Zahlungen selbst zu tragen. Dadurch werden die Länder finanziell erheblich entlastet. In Sachsen-Anhalt sind das rund 30 Millionen Euro. Der ganz drastische Einsparkurs, den die Landesregierung hier fährt, ist also gar nicht mehr so sehr notwendig. Offenbar will hier ein Minister nun aber seine einmal gefassten Pläne auch genauso durchsetzen. Das könnte Ihnen jetzt etwas kindisch vorkommen und vielleicht ist das auch der Grund, weshalb Sie sich freuen, dem bockigen Kind noch einmal zu zeigen, dass es eben nicht immer alles kriegen kann, was es will. Gelegenheit dazu besteht morgen, am Mittwoch. Da startet um 9 Uhr eine Fahrraddemo am Universitätsplatz, die sich auf den Weg nach Leipzig macht und dort um 13 Uhr zur Kundgebung lädt. Und natürlich geht es um bessere Finanzierung für Bildung allgemein. Von der Landesebene ins Stadtparlament. Bei der Lokalwahl vor gut 4 Wochen, da gab es ja doch die eine oder andere Veränderung. Zum Beispiel rutschte die FDP von fast 9% auf 4,2 und verlor damit 4 Sitze im Stadtrat von Halle. 2 Stadträte der FDP sitzen ab Juli allein im neuen Stadtrat. Was heißt allein? Die sitzen ja nicht allein, aber 2 Stadträte der FDP sind übrig geblieben im neuen Stadtrat. Das ist natürlich zu wenig, um eine eigene Fraktion zu bilden und damit auch äußerst wenig an Möglichkeiten zur Gestaltung und Mitbestimmung. In der vergangenen Woche, da machte nun eine Meldung die Runde, die zeigt, dass diese Situation nicht der Weisheit letzter Schluss war, denn die beiden FDP-Stadträte, die wurden von der CDU-Fraktion einstimmig in deren Fraktion aufgenommen. Und so heißt es nun künftig im Stadtrat CDU-FDP-Fraktion Dr. Hans-Dieter Wöllenweber von der FDP zu dieser Aufnahme oder Fusion. Wir haben sowas ja schon mal gehabt, technische Fraktionen, FDP mit den Grauen und der Volkssolidarität. Das hat sehr gut geklappt damals von 2004 bis 2009. Und so ähnlich stellten wir uns das jetzt wieder vor. Wir haben Gespräche geführt mit den Mitbürgern. Da war lange selbst dort nicht klar, wie es weitergeht und was die eigentlich wollen. Es war nicht richtig deutlich zu machen, dass unser Name mit in der Fraktion erscheint, weil die Mitglieder, die hinter dieser Bürgerbewegung stehen, haben wohl Probleme mit dem FDP-Namen. Jedenfalls auch inhaltlich waren uns natürlich da die CDU vielleicht am nächsten, vor allen Dingen, weil sofort nach der Wahl am nächsten Morgen mich Herr Marco Tullner anrief, noch vorm Frühstück muss ich dazu sagen, und eine Offerte machte, dass wir uns der CDU dort anschließen. Dann wurden die Gespräche ja hin und her geführt und ein bisschen abgeklopft und schließlich sind wir letzten Dienstag in einer Sondersitzung der Fraktion einstimmig in die CDU-Fraktion mit aufgenommen worden. Die Fraktion wird CDU-FDP-Fraktion im Stadtrat von Halle heißen. Das heißt, wir werden präsent bleiben im Namen bei jeder Vorlage oder Antrag wird unser Name CDU-FDP-Fraktion dahinter stehen. Das ist uns natürlich sehr viel wert, damit wir nicht sozusagen in der Versenkung verschwinden. Für mich ist Stadtpolitik, Kommunalpolitik vordergründig Sachpolitik. und weniger Parteipolitik. Das sage ich auch immer und habe ich auch immer laut und deutlich schon gesagt im Wahlkampf, wenn Bürger mit uns gesprochen haben, dass ich also hier überhaupt nicht unbedingt die Partei raushalten hängen will, sondern wir strebten für Halle an. Und das ist ja in überwiegendem Maße eine Personenwahl und nicht so sehr eine Parteiwahl, glaube ich. Natürlich liegt es auf der Hand, dass die Vorteile für die beiden FDP-Stadträte überwiegen. Dr. Hans-Dieter Wöllenweber, der hat es schön auf den Punkt gebracht. Aber wie sieht es bei der CDU eigentlich aus? Was hat die denn davon, zwei Stadträte der FDP in ihre Fraktion aufzunehmen? Bernhard Böhnisch dazu. Naja, ich denke mal, dass man das ruhig so sagen kann, dass das sozusagen die Reihen des bürgerlichen Lagers verstärkt. Wir sind dann also einfach zwei Stimmen stärker. Ja. Bei jeder Abstimmung haben wir zwei Stimmen auf unserer Seite gebucht und das stärkt uns insgesamt bei jeder Abstimmung im Rat. Und darüber hinaus teilt sich jetzt die Arbeit dann, was die Ausschussaufteilung geht, auf mehr Schultern. Wir haben nicht mehr Ausschusssitze als ohne die beiden. Insofern können wir uns dann intensiver den Aufgaben widmen. Wir haben ja ohnehin einmal eine relativ große Heterogenität bei den einzelnen Sachthemen. Es ist ja nicht so, dass diese kommunalpolitischen Themen nun alle so gestrickt wären, dass wir, bloß weil wir das gleiche Parteibuch haben, ohnehin die gleichen Meinungen dazu hätten. Insofern ist das also nicht schlimmer. Da sind dann eben zwei Personen mehr, die möglicherweise die Meinungsvielfalt etwas verstärken würden. Aber das ist keine prinzipielle Bedrohung über das normale Maß hinaus, dass also etwa irgendwie die Meinungen da zersplittet werden könnten. Wie gesagt, wir haben den Meinungsbildungsprozess in der Fraktion immerhin relativ schwierig. Und den Fraktionszwang kennen wir nicht. Insofern können wir praktisch nichts verlieren, wenn die beiden auch mal nicht mit uns stimmten. Wäre es immer noch so, als wenn sie auch nicht bei uns wären. Also von daher, wir riskieren kaum etwas damit. Ab September werden wir dann sehen, wie die beiden Parteien wirklich zusammenarbeiten. Denn jetzt vor der Sommerpause, da gibt es zwar noch zwei Sitzungen, die sind aber im Wesentlichen konstituierender Natur. Ich bleibe noch ein wenig bei der CDU. Auf Lokalebene, da gibt es also eine Art Koalition mit der FDP als Ergebnis der Regionalwahlen, der Lokalwahlen. Auf Landesebene, da brachte sich die Partei angesichts der niedrigen Wahlbeteiligung zu den Stichwahlen vor 10 Tagen in Stellung. Sie erinnern sich, im Saalekreis, da waren es gerade mal 18,4% aller Wahlberechtigten, die über den neuen Landrat abstimmen. Das ist irgendwie nicht so ganz das, was wir guten Gewissens als eine Entscheidung der Masse der Bevölkerung nennen können. Findet auch die CDU und schlägt nun vor, Abschaffung von Stichwahlen. Nochmal Bernhard Böhnisch zu den Gründen für diesen Vorschlag. Ich denke, die Stichwahlen sollten insgesamt abgeschafft werden, weil wenn man nämlich mal andersrum rangeht, warum eigentlich Stichwahlen, da weiß auch keiner was Gescheites zu sagen. Wenn dann solche Argumente im Hinterkopf schwirren mögen wie, ja, man muss doch eine Mehrheit der Bevölkerung hinter sich haben, dann muss man sich nur die Wahlbeteiligung angucken und weiß, dass das ohnehin eine Farce ist. Also die Mehrheit der Bevölkerung, das würde ja bedeuten, dass wenigstens sehr viele zur Wahl gehen und dass man dann so viele Stimmen hätte, dass man mehr als die Hälfte der Stimmen der Wahlberechtigten hätte. Das ist alles Illusion. Also insofern spricht auch nicht viel dafür, nochmal so eine Stichwahl zu machen. Und insofern, wir könnten uns das schenken. Die Leute nehmen es nicht wirklich ernst. Das sieht man an der Wahlbeteiligung. Und es kommen sehr häufig bei denen, wenn man sagt, so wer wird dann am ehesten gemacht, dann hat irgendjemand die Nase vorn im ersten Wahlgang. Aber statistisch gesehen gewinnt derjenige zum Schluss die Stichwahl nicht öfter. Also im Gegenteil, jemand, der von der zweiten Stelle kommt, gewinnt dann statistisch gesehen die Stichwahlen. Und das ist nicht etwa aus meiner Sicht auch ein deutlicher Beleg für den Wählerwillen, sondern das liegt in der Regel dann daran, dass die meisten gar nicht mehr hingehen, die im ersten Wahlgang den gewählt haben oder die gewählt haben, die im ersten Wahlgang vorne liegt. Die gehen dann häufig zur zweiten Wahl gar nicht mehr hin zur Stichwahl. Und das sind dann andere, die dann einfach plötzlich die Mehrheit bilden. Also es gibt aus meiner Sicht gar keinen vernünftigen Grund für eine Stichwahl. Und das macht einen Haufen Aufwand. Das Ergebnis wird auch nicht besser dadurch, etwa besser demokratisch legitimiert, weil die Wahlbeteiligung ständig sinkt bei Stichwahlen nochmal gegenüber dem jeweils ersten Wahlgang. Insofern können wir uns das alles schenken. Und ich denke, das authentischere Ergebnis käme dann zum Tragen, wenn man den ersten Wahlgang gelten ließe, also auf die Stichwahlen verzichtet. Das ist also die Pro-Seite, weg mit Stichwahlen. Die Kontraseite, die hat aber auch ein paar Argumente parat. Johannes Krause von der SPD und Sven Knöchel von den Linken kommen an dieser Stelle auch zu Wort. Ich betrachte das eher mit ein bisschen Zurückhaltung, weil die jetzt hier festgeschriebene Verfahrensweise ja auch ihren Sinn hat. Hier geht es um Wahl von Mandatsträgern oder potenziellen Mandatsträgern oder Kandidaten für Mandate, die eine besonders herausragende Bedeutung haben. Und vor dem Hintergrund ist eher die Frage zu stellen, warum sind wir alle miteinander nicht in der Lage, dass die Wahlbeteiligung steigt. Also muss man sozusagen passiv der jetzigen Situation folgend reagieren oder muss man nicht eher versuchen, die Situation zu verändern und zu fragen, warum gehen so wenig Leute zu einer Stichwahl? Hat das vielleicht doch etwas damit zu tun, dass viele nicht überzeugt sind davon, dass diese Wahl, also salopp ausgedrückt, etwas bringt? Das ist wie im normalen Leben auch, glaube ich. Man muss immer wieder jeden Tag neu anfangen und sich bemühen. Und in einer Demokratie, in einem demokratischen Miteinander ist nichts endgültig festgeschrieben. Es wird immer alles wieder auf den Prüfstand gestellt. So auch die Frage, die Vertrauensfrage auch zwischen Bevölkerung und ihren gewählten Vertretern. Und ich denke, da muss man jeden Tag neu anfangen und muss um Vertrauen werben. Das gehört in die Mühen der Ebene. Das heißt also, jeden Tag sich dieser Tour zu unterziehen, dazu gibt es, glaube ich, keine wirkliche Alternative. Was aus meiner Sicht entscheidend ist, eine möglichst hohe Glaubwürdigkeit auch an den Tag zu legen und die Parteien und Gruppierungen, die da antreten, haben auch ein Stück Verantwortung, Leute aufzustellen zur Kandidatur, die also auch tatsächlich durch ihre Vita und ihre Leistung auch eine gewisse Glaubwürdigkeit und damit auch ein Vertrauen verkörpern können für die Menschen. Wenn Demokratie nicht funktioniert, dann löse ich das Problem nicht, indem ich einen Teil des demokratischen Prozesses abschaffe. Die Frage der geringen Wahlbeteiligung ist vielmehr das Problem, dass das Amt des Landrats, des Oberbürgermeisters sehr oft mit der Frage versehen ist, was kann derjenige machen, was kann derjenige bewirken. Hier ist, glaube ich, eine Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern wichtig. Hier ist es wichtig, nicht allein Politik als Sachzwanglogik, sondern als wirklich Entscheidungsprozesse wieder herzustellen. Und ich glaube dann, wenn die Bürger wieder merken, dass es auch bei solchen Wahlen um das geht, wird auch die Beteiligung steigen. Ich möchte da zum Beispiel auf die Wahl in Mansfeld-Südharz Bezug nehmen, wo bei den Stichwahlen die Beteiligung bei 19-25% lagen, war sie dort bei 31%. Das heißt, dort sind mehr Bürger mobilisiert worden. Noch nicht genug, aber in dem Moment, wo die Bürger wissen, sie haben was zu entscheiden und die Entscheidung ihnen wichtig ist, gehen sie auch zu so einer Wahl. Natürlich verstehe ich die CDU, dass sie diesen Vorschlag unterbreitet. Wenn ich es mir also genau angucke, wäre dann jetzt in Halle zum Beispiel, hätten wir einen CDU-Oberbürgermeister. Im Salzlandkreis gäbe es einen CDU-Landrat. Aber die Mehrheit der Bürger, die dann sich zur Wahl entschlossen haben, haben das im zweiten Wahlgang anders gesehen. Wir denken, dass die Stichwahl beibehalten werden muss und über den demokratischen Prozess der Findung eines Landrats, eines Oberbürgermeisters diskutiert werden muss, damit sich wieder mehr Menschen an der Wahl beteiligen. Noch ein paar Meldungen auf die Schnelle. In einer der letzten Ausgabe habe ich über Christoph Bergners Abstimmungsverhalten berichtet bei der Frage, sollen homosexuelle Paare künftig gemeinsam Kinder adoptieren dürfen? Das war tatsächlich nur die halbe Wahrheit und vielleicht auch ein bisschen unfair von mir, denn auch Karamba Diaby, der sitzt für die SPD im Bundesrat, stimmte gegen die Gleichstellung von homo- mit heterosexuellen Paaren. Ja. Seine Begründung auf Abgeordnetenwatch nachzulesen ist allerdings um einiges weniger überzeugt. Er begründet sein Verhalten mit Fraktionszwang. Letztendlich ist im Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD nämlich schon festgelegt worden, wie die Koalition abzustimmen hat. In diesem Fall also Parteitreue oder auch Koalitionstreue vor eigener Überzeugung. Nicht unbedingt die beste Figur, die der Herr Diaby in diesem konkreten Fall macht. Was noch? Am letzten Mittwoch stimmte der Hauptausschuss, so heißt er, der Stadt, dem Theatervertrag mit dem Land zu. Eine Gegenstimme gab es von den Linken. Der Hauptausschuss, der ist vor allem deshalb entscheidend gewesen, da sich kurz zuvor Finanz- und Kulturausschuss jeweils gegensätzlich entschieden haben. In dem Vertrag, deshalb auch die unterschiedlichen Meinungen dazu, werden die Zuschüsse des Landes zur Theater-, Oper- und Orchester GmbH um knapp 3 Millionen Euro reduziert. Das bedeutet vor allem, dass die Anzahl der Mitarbeitenden um 110 Stellen, das ist mal gut ein Fünftel der Belegschaft, diese Stellen sollen also eingespart werden. Wie gesagt, der Hauptausschuss der Stadt ist nun für diesen Vertrag. Noch eine Geschichte. Eine Geschichte ohne Ende, die Eissporthalle. Nachdem sich Sport- und Planungsausschuss vor etwa 10 Tagen für den neuen Standort Blücherstraße ausgesprochen hatten, sollte der Antrag morgen im Stadtrat letztendlich abgestimmt werden und abgesegnet werden. Doch daraus wird nun nichts. Die Stadtverwaltung, sprich in diesem Fall Oberbürgermeister Bernd Wiegand höchst selbst, vertagte die Entscheidung. Offizieller Grund ist ein laufendes Gerichtsverfahren, bei dem es vor allem um die wirkliche Höhe der Schäden geht, die vor einem Jahr durch das Hochwasser entstanden sind. Nun geht das mit dem Standort der Eissporthalle ja schon einige Zeit hin und her. Mir war dieser Zwist an dieser Stelle hier irgendwie immer zu popelig. Vor allem habe ich gar nicht richtig verstanden, worum es dabei eigentlich geht. Und so geht es mir auch jetzt wieder, dass bei dem ganzen Hin und Her irgendwelche anderen Interessen da irgendwie noch eine Rolle spielen. Diesen Eindruck werde ich auch bei der neuesten Entscheidung bei der neuesten Entwicklung nicht los. Mal schauen, ob ich irgendwann noch dahinter steige. Allerletzte Meldung, versprochen, es ist ja noch nicht so ganz richtig Sommer, aber das kann sich sehr, sehr, sehr bald ändern oder ganz schnell ändern. Und dann ist wirklich richtig Badezeit. Und es wird Sie freuen, dass der Hufeisensee nun auch laut beigeordneten Konferenz Badegewässer ist. Nicht vollständig, da gibt es immer noch Stellen, da ist das Baden verboten und auch noch nicht europäisch anerkannt. Aber es ist nicht verboten, im Hufi zu baden. Und da kann ich Ihnen sagen, es ist auch der schönere See in Halle. Der Heidesee, der hat ja da durchaus so seine Nachteile. Also sobald es wieder wärmer wird, fahren Sie an den Hufeisensee, genießen Sie die Natur und das Wasser, denn schon bald existiert ja dort um den Hufeisensee, am Hufeisensee eine Golfanlage und da könnte es mit dem schönen, beschaulichen Badespaß irgendwie auch vorbei sein. Aber ich will Ihnen jetzt nicht die Laune verderben, sondern ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und sage an dieser Stelle Tschüss.